4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel New York City Man. I should beat you, I should hit you. New York City Man, guilty, schuldig. Schuldig, immer wieder schuldig. Diese Schuld, sie lähmt, sie quält, breitet sich aus in mir wie Regen, der auf Seide fällt. Meine Zähne sind faul. Vor den Lippen Schaum, alles nur wegen dieser verdammten Schuld. Dreh dich bitte nicht hin zu mir. Ich kann dir nicht in die Augen sehen. Ich führe ein glückliches Leben, nicht grau. Meine Texte, meine Musik, mein Motorrad, meine Frau. Und als Krönung der Geist der reinen Dichtung. Tür an Tür mit mir hier im Gebälk und im Gemäuer dieses Hauses. Draußen fliegen Kanadagänse über die Bäume hinweg. Auf dem See liegt leichter Nebel. Unser Haus ist nachts wunderschön. I've really got a lucky life. My riding, my motorcycle and my wife. And to top it all off, a spirit of pure poetry is living in this stone and wood house with me. The image of the poets in the breeze. Canadian geese are flying above the trees. A mist is hanging gently on the lake. New York City Man. Holly kam aus Miami, Florida, fuhr als Anhalter durch die USA, zupfte sich unterwegs die Augenbrauen und rasierte sich die Beine. Dann war er eine Sie. Sie sagt, hey Babe, geh getrost auf die zügellose Seite. Candy kam von einer Insel, im Hinterzimmer mochte sie jeder. Sie hatte immer einen klaren Kopf, auch beim Blasen. Sie sagt, hey Babe, geh getrost auf die zügellose Seite. Ärger gibt's nur, wenn du mir das Herz brichst. Wenn du es zerdrückst, ausgerechnet an den Iden des März. Die Iden des März, diese Formulierung nimmt Bezug auf den 15. März 44 vor Christus, der Todestag des Julius Caesar. Ich denke, du solltest besser nur nach vorne schauen und dich mit solchen Dingen erst gar nicht belasten. Ich bin ein New York City Mann. Wenn du sagst, geh, dann ist es das gewesen. Ich mag nicht in deiner Nähe sein, wenn dir das nicht gefällt. Ich bin ein Mann, ein New York City Mann. Du musst nur kurz mit den Augen blinzeln und schon bin ich weg. Ich bin nicht mit Blindheit geschlagen wie King Lear,

lie that you'd have to remember and really why. I wouldn't want to be around you if you didn't want to have me around. I'm an M-A-N-N man. You blink your eyes and I'll be gone. M-A-N-N man, you blink your eyes, honey, and I'll be gone. New York City man, you blink your eyes and I'll be gone. Brutus made a pretty speech, but Caesar was betrayed. Lady Macbeth went crazy, but Macbeth ended slain. Ophelia and Desdemona dead, leaving Hamlet in a play. But I'm no Lear with a blinded eye, say go and I am gone. The stars have shut their eyes up tight, the earth has changed its course. A kingdom sits on a black knight's back as he tries to mount a white jeweled horse. While a clock full of butterflies on the hour releases a thousand moths. You say leave and I'll be gone without any remorse. No letters, faxes, phones or tears, there's a difference between bad and worse. I'm a New York City man, blink your eyes and I'll be gone. New York City man, M-A-N, blink your eyes and I'll be gone. I love you, New York City man, New York City, how I love you, blink your eyes and I'll be gone, just a little grain of sand, New York City. City big, blink your eyes and you're gone. New York City, man. Keine Ahnung, wohin ich gehe. Ich weiß nur eins, den Himmel auf Erden, den nehme ich sofort, wenn ich den kriegen kann. Da fühle ich mich wie ein ganzer Kerl, wenn ich die Nadel in meine Vene bohre. Ich kann dir sagen, nichts ist dann, wie es vorher war. Manchmal wünsche ich, ich wäre vor 1000 Jahren geboren und über all die dunklen Ozeane gesegelt, von Land zu Land. Sogar einen Matrosenanzug hätte ich dafür getragen, bloß weit weg von der Stadt. Wo ein Mensch nicht sicher ist vor all den Teufeln, die hier leben. Nicht mal sicher vor sich selber und all denen um sich herum. Heroin, du bist mein Leben, meine Frau. Sei mein Tod. Ich warte auf meinen Dealer, $26 in der Hand. Stehe hier, Harlem, wo sich Lexington Avenue und 26. Straße kreuzen. Er ist nie pünktlich, kommt immer zu spät. Das ist das Erste, was du lernst. Warten. Na, du kleiner weißer Kerl, bist du scharf auf unsere Weiber? Oder was tust du hier? Nein, ich warte auf einen Freund. I'm waiting for my man. Ich warte auf meinen Dealer. I'm waiting for my man. sick and dirty mode, dipping alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, you chasing all women around? don't know just where I'm going. But I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein. And I tell you, things aren't quite the same when I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know. My life, 'cause when the blood begins to flow, when it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death, now you can't help me, not you guys or all you sweet girls with all your sweet talk. The Velvet Underground, New York City Man. Die Frauen an seiner Seite, Laurie Anderson, Sylvia Morales, Rachel, eine Transsexuelle, Mitte der 70er, der das folgende Lied auch gewidmet ist. Coney Island, Baby. Weißt du, als junger Kerl auf der Highschool, glaub es oder glaub es nicht, da wollte ich Football spielen, dem Coach imponieren und auch den älteren Jungs. Sie sagten, ich sei zu klein, zu leicht. Ich sagte, stellt mich doch nach ganz rechts außen. Ich kann dir das erklären. Du musst standhaft sein, stehen. Wenn du fällst, stirbst du. Der größte Schrank von Kerl, den ich jemals sah, stand die ganze Zeit vor mir. Aber es half nichts. Ich musste Football spielen. Für den Coach. Und ich wollte spielen. Für ihn. Manchmal denkst du über all das nach, was du so getrieben hast. Und egal, was es ist, du beginnst es zu hassen. Aber halt, erinnere dich an die Prinzessin oben auf dem Hügel, die dich wirklich liebte, obwohl sie all deine Fehler nur zu gut kannte. You know, man, when I was a young man in high school, you believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I wanted to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so I'm playing right in. I wanna play football for the coach. Cause you know someday, man, you gotta stand up straight unless you're gonna fall. Then you're going to die. And the straightest dude I ever knew was standing right by me all the time. So I had to play football for the coach. I want to play football for the coach. When you're all alone and lonely in your midnight hour, your soul, it's been up for sale. And you begin to think about all the things that you've done. And you begin to hate just about everything. But remember the princess who lived on the hill. Who loved you even though she knew you was wrong. And right now she just might come shining through. Just remember different people have peculiar your teeth. And the glory of love, the glory of love, the glory of love might see you through. Yeah, but now, glory of love, the glory of love, the glory of love, I see you. We were in a small cafe. You could hear the guitars play. It was very nice. Very nice. Candlelight and Dubonnet on ice. Don't forget, hire a vet. He hasn't had that much fun yet. It was very nice. Hey honey, it was paradise. Now that you're gone. New York City Man. Heute las ich in der Zeitung, jemand sei mit einem Schwert ermordet worden. Dachte sofort an meinen Freund George. Es hieß, der Tote sei etwa 1,70 groß, ja? Klingt wie George mit seinem Totschläger. Ich kannte den bereits, da war er 8. Ein echtes Vorbild damals. Ich machte ihm alles nach. Er mochte Musik und er schlug sich gern. Wir prügelten uns nach der Arbeit. Schlugen uns die Lippen blutig. Alles aus Spaß. Dann hörte ich, er hätte jetzt diesen Knüppel. Und ich traf ihn wieder in Smellys Bar. Er war auf 180 da. Ich beruhigte ihn. Räche dich, sagte er da zu mir. Im Namen der Menschlichkeit, im Namen der Armen und der Schwachen. Das musst du diesen Typen da draußen richtig einbläuen. Weißt du, Kampf, das ist jetzt meine Musik. Der Knüppel ist mein Schwert. Sag mal, besser nichts jetzt. Bist ein feiner Kerl. Hörst du die Musik? Das ist meine Hymne. Sie gibt mir ein Zeichen. Das Letzte, was ich von George sah, war dann, wie er aus der Tür rannte. Read in the paper about a monkey with a sword. And that made me think of my friend George. People said the man was 5'6". Sounds like Georgie with his killing stick. Hey bro, what's the word? Talking about my friend George. Hey bro, what's the word? Talking about my friend George. You're talking about my friend George. I knew George since he's 8. I always thought that he was great. And anything that George would do, you know that I would do it too. George liked music and George liked to fight. He worked out in a downtown gym every night. I'd spar with him when work was done. We split lips, but it was all in fun. Hey bro, what's the word? You're talking about my friend George. Hey bro, what's the word? Talking about my friend George. Talking about my friend George. Next thing I hear, George has got his stick. He's using it for more than kicks. I seen him down at Smalley's bar. He was wired up. I tried to calm him down. Avenge yourself, he says to me. Avenge yourself for humanity. Avenge yourself for the weak and the poor. Stick it to these guys right through their heads. No, the fight is my music and the stick is my sword. And you know that I love you so. Please don't say a word. Can't you hear the music playing? The anthem, it's my call. And the last I seen of Georgie was he running through the door. Says, hey bro, what's the word? Talking about my friend George. Hey bro, what's the word? You're talking about my friend George. Talking about my friend George. Talking about my friend George. Hey bro, what's the word? My Friend George, Hilfe bei der Übersetzung Rita Rommerskirchen. New York City Man. Harry hat ihn in den Spiegel gesehen und was er dabei sah, hat ihm nicht gefallen. Die Wangen von der Mutter, die Augen vom Vater. Während ihm die Tage um die Ohren fliegen, wird ihm die Zukunft klar. Er ist seine Eltern geworden. Die endgültige Enttäuschung. Wäre ich doch stärker und wäre ich doch dünner. Und wenn ich nicht dieselbe Nase hätte, die abstehenden Ohren erinnern mich an meinen Vater. Und ich will nicht erinnert werden. Die endgültige Enttäuschung. Harry hat in den Spiegel gesehen und an Vincent van Gogh gedacht. Und mit einem flinken Schnitt war seine Nase ab. Und darüber zufrieden hat er noch einen Schnitt gemacht. Da, wo sein Kinn mal war. Er wollte schon immer ein Grübchen. Und schlitzt sich den Hals von Ohr zu Ohr. Von irgendwo im Zimmer grinst ihn ein Arzt an. Junger Mann, wir konnten ihr Leben retten, aber sie werden nie wieder wie früher aussehen. Und als er das gehört hat, musste Harry lachen. Obwohl es wehtat, musste er lachen. Die endgültige Enttäuschung. Übersetzung Dietrich Dietrichsen. Looking in the mirror, Harry didn't like what he saw. The cheeks of his mother, the eyes of his father, as each day crashed around him, the future stood revealed. He was turning into his parents. A final disappointment. Stepping out of the shower, Harry stared at himself. His hairline receding, a slight overbite. He picked up the razor to begin his shaving and thought, oh, I wish I was different. I wish I was stronger. I wish I was thinner. I wish I didn't have this nose. These ears that stick out remind me of my father, and I don't want to be reminded at all. The final disappointment. He looked in the mirror thinking of Vincent van Gogh and with a quick swipe lopped off his nose. And happy with that, he made a slice where his chin was. He'd always wanted a dimple, the end of all illusion. Then peering down straight between his legs, Harry thought of the range of possibilities. A new face, a new life. No memories of the past. And slit his throat from ear to ear. Harry woke up with a cough. The stitches made him wince. A doctor smiled at him from somewhere across the room. Son, we saved your life, but you'll never look the same. And when he heard that, Harry had a laugh. When he heard that, Harry had a laugh. Although it hurt, Harry had a laugh. The final disappointment.